Raskolnikow erhob sich vom Sofa. Beim Hinaufsteigen zu Rasumichin hatte er nicht daran gedacht, dass er ihm Auge in Auge werde gegenüberstehen müssen. Nun aber wurde es ihm in einem Augenblick klar, eben durch diese Erfahrung, dass er jetzt am allerwenigsten in der Verfassung war, irgendjemandem auf der ganzen Welt Auge in Auge gegenüberzutreten. Die Galle stieg in ihm hoch. Er verlor fast den Atem vor Wut über sich selbst, darüber, dass er diese Schwelle überschritten hatte. »Leb wohl«, sagte er plötzlich und ging zur Tür. »Aber warte doch, warte, du komischer Kauz! Nicht nötig«, wiederholte der und riss seinen Arm frei. »Weshalb bist du denn gekommen, zum Teufel noch eins? Bist du verrückt? Das ist doch fast beleidigend. Ich lasse dich nicht sofort gehen.« »So höre denn, ich bin zu dir gekommen, weil ich niemanden außer dir kenne, der mir helfen würde, anzufangen, weil du besser, das heißt klüger als alle anderen bist und beurteilen kannst. Jetzt aber sehe ich, dass ich nichts brauche. Hörst du? Gar nichts brauche. Keinen Dienst und keine Teilnahme. Ich kann selbst. Allein. Ach, genug davon. Lass mich doch alle in Ruhe.« »Aber warte doch einen Augenblick, du Schornsteinfeger. Bist ja total verrückt. Meinetwegen tue, was du willst. Siehst du, Stunden habe ich nicht mal selber und pfeife auch drauf. Aber auf dem Trödelmarkt gibt es einen Buchhändler, Cherovimov. Er ist mir lieber als Stunden. Ich möchte nicht gegen 5 Stunden bei Kaufleuten eintauschen. Er verlegt allerhand kleine Sachen und gibt naturwissenschaftliche Broschüren heraus. Und wie die gehen! Die Titel allein schon sind was wert. Siehst du, du hast immer behauptet, ich wäre dumm. Aber bei Gott, es gibt Dümmere als ich, Bruderherz. Jetzt macht er sogar in moderner Literatur. Verstehen tut er selber rein gar nichts davon. Ich aber sporne ihn selbstverständlich an. Hier, siehst du, das sind etwas mehr als 2 Bogen deutscher Text. Meiner Ansicht nach der allerdümmste Schwindel. Es wird hier, kurz gesagt, erörtert, ob die Frau ein Mensch ist oder nicht. Selbstredend wird mit Glanz bewiesen, dass sie doch ein Mensch sei. Cherovimov bringt es heraus als zur Frauenfrage gehörend. Ich übersetze es. Er wird diese 2,5 Bogen auf 6 ausdehnen. Wir erfinden dann einen prachtvollen Titel, eine halbe Seite lang, und schlagen es zu 50 Kopeken los. Es wird bestimmt gehen. Für die Übersetzung bekomme ich 6 Rubel pro Bogen, also für das ganze 15. Und 6 Rubel habe ich Vorschuss. Wenn wir damit fertig sind, fangen wir an, eine Sache über Walfische zu übersetzen. Dann folgen die langweiligsten Klatschgeschichten aus dem 2. Teil der Confession, die schon vorgemerkt sind und übersetzt werden sollen. Jemand hat Cherovimov gesagt, Rousseau wäre eine Art Radistschew. Ich widerspreche selbstverständlich nicht, hol ihn der Teufel.